Unser Aktienrecht sorgt dafür, dass die Aktionäre, die eigentlich Eigentümer der Aktiengesellschaften sind, in diesen nichts mehr zu sagen haben. Ich erlaube mir den Hinweis, dass dieses Aktienrecht kein Ergebnis des Marktes, sondern der Politik, also des Staates ist. Die Kontrolle liegt in der Hand einer Kaste von Managern, die nicht durch unternehmerische Fähigkeiten Karriere machen, sondern durch Anpassung an die Bedürfnisse ihrer Vorgesetzten und damit Vorgänger an der Unternehmensspitze. Sie steigen auf durch Loyalität und durch das Vermeiden von Fehlern. Sie steigen nicht auf durch Ideen, Versuch und Irrtum und all die anderen Dinge, die unternehmerischen Mut erfordern. Ihre Dominanz macht aus ehemals wettbewerbsfähigen Unternehmen Staatsbürokratien im Miniaturformat. Sie zeichnen sich aus durch viele Hierarchieschichten, Umläufe von Unterschriftenmappen, einer Kultur des Cover Your Ass und einen Mangel an Fähigkeiten, im freien Wettbewerb zu bestehen. Diese Unternehmen überleben dadurch, dass sie ihre Ressourcen nicht in neue Produkte und hervorragende Dienstleistungen investieren, sondern in Lobbyarbeit. Sie bearbeiten die Politik ständig dahingehend, die Regeln zu ihren Gunsten zu verändern und neue Regulierungen zu schaffen, die einem ihrer Produkte zwar keinen Kunden nutzen, dafür aber die Realisierung gesetzlicher Compliance verschaffen. Was denken Sie, wie es kommt, dass allein in der Bauwirtschaft in der EU seit dem Jahr 2000 über 15.000 neue Gesetze, Regulierungen und Verordnungen auf die Menschen herniedergehagelt sind? Eine wirklich freie Marktwirtschaft muss sich von dieser unheilvollen Allianz durch zwei Dinge befreien. Die Reduktion des Staates auf das absolut Notwendige, und dazu gehört die Abschaffung all dieser sinnlosen Regeln, und die Reform des Aktienrechts, sodass sichergestellt wird, dass die Kontrolle über die Aktiengesellschaften wieder bei den Eigentümern liegt und nicht bei den Vermögensverwaltern. Den Verwaltern börsengehandelter Indexfonds und Intermediären, die Aktien nur für Dritte verwalten. Ja, ich weiß, Larry Fink, Gründer, Aufsichtsratsvorsitzender und Vorstandsvorsitzender des weltgrößten Vermögensverwalters BlackRock, wird das nicht gerne hören. Legende Nummer 23. Ohne staatliche Subventionen haben wir bald keine Landwirtschaft mehr. Wahlweise keine Kohleindustrie, keine Elektronik, keine Windkraft, keine Solarzellen, keine Häuser, keine Flugzeuge, keine Heizungen, keine Qualitätsmedien. Die Liste dürfte endlos sein. Das ist ein grober Unfug, zu behaupten, dass ein Wirtschaftszweig ohne Subventionen nicht leben könnte. Subventionen befreien ihn aber von der Notwendigkeit, seine Kostenstrukturen im Griff zu behalten und seine Produkte auf die Kundenbedürfnisse anzupassen. Eine Industrie, die man lange genug mit Subventionen gefüttert hat, kommt irgendwann natürlich zu dem Glauben, dass es ohne diese nicht ginge. Das Rauschgift hat dann seinen Zweck erfüllt, die einstmals freien Wirtschaftssubjekte in die Abhängigkeit und Bevormundung des Staates zu überführen. In Wahrheit sind Subventionen für überhaupt nichts gut. In Wahrheit sind sie die Belohnung für das Versagen. Natürlich gibt es Unternehmen, die ohne Subventionen nicht überleben würden. Na und? Wir sollten sie den Weg alles Irdischen gehen lassen. Sie sind nicht lebensfähig, weil sie nicht in der Lage sind, Dinge zu produzieren, die die Menschen brauchen und wollen, oder weil sie das nicht zu kosten können, wie es ihre Wettbewerber auch hinbekommen.